Erster, dies ist die Botschaft von Jahwe, die an Joel, den Sohn Petuels, kam. Zweiter, hört gut zu, ihr wichtigen Leute und alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in eurer Zeit oder in der Zeit eurer Vorfahren passiert? Dritter, ihr sollt es euren Kindern erzählen, und eure Kinder sollen es ihren Kindern erzählen, damit es auch das nächste Geschlecht weiß. Vierter, was eine Art von Heuschrecken übrig ließ, fraß die nächste Art, und was diese übrig ließ, fraß wieder eine andere Artikel. So wurde alles vollständig zerstört. Fünfter, wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Klagt, ihr Weintrinker, denn der neue Wein wurde euch weggenommen. Sechster, denn ein großes und unzähliges Volk hat mein Land überfallen, es hat Zähne wie ein Löwe und ein Gebiss wie eine Löwin. Siebter, es hat meine Weinstöcke zerstört und meine Feigenbäume zerbrochen, es hat ihre Rinde abgefressen und sie zu Boden geworfen, so dass ihre Äste weiß wurden. Achter, das Land soll trauern wie eine junge Frau, die ein Trauerkleid trägt, weil ihr Verlobter aus ihrer Jugendzeit gestorben ist. Neunter, es gibt keine Speise- und Trankopfer mehr im Tempel Jahwes, deshalb sind die Priester, die Jahwe dienen, sehr traurig. Zehnter, die Felder sind verwüstet und das Land trauert, denn das Getreide ist zerstört, der neue Wein ist weg und das Öl ist vertrocknet. Elfter, schämt euch, ihr Bauern, und klagt, ihr Winzer, wegen des Weizens und der Gerste, denn die Ernte auf den Feldern ist verloren. Zwölfter, der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt, auch Granatapfelbäume, Palmen und Apfelbäume, alle Bäume auf dem Feld sind dürr. Deshalb ist alle Freude bei den Menschen verschwunden. Dreizehnter, zieht Trauerkleider an und klagt, ihr Priester, weint, ihr Diener des Altars. Geht in den Tempel und verbringt die Nacht in Trauerkleidern, ihr Diener meines Gottes, denn es gibt keine Speise- und Trankopfer mehr für den Tempel eures Gottes. 14. Ruft ein heiliges Fasten aus und beruft eine Versammlung ein. Versammelt die wichtigen Leute und alle Bewohner des Landes im Tempel Jahwes, eures Gottes, und fleht zu Jahwe um Hilfe. 15. Wehe diesen Tag. Denn der Tag Jahwes ist nahe, und er kommt wie eine Zerstörung vom Allmächtigen. 16. Ist uns nicht schon die Nahrung vor unseren Augen weggenommen worden, und sind Freude und Jubel nicht aus dem Tempel unseres Gottes verschwunden? 17. Die ausgesäten Körner sind unter der Erde vertrocknet, die Getreidekammern bleiben leer und die Speicher sind zerfallen, weil das Getreide verdorrt ist. 18. Wie stöhnt das Vieh, und die Rinderherden sind verwirrt, weil es nirgendwo Weide für sie gibt. Auch die Schafherden leiden schon. 19. Zu dir, Jahwe, rufe ich. Denn Feuer hat die Weiden in der Wüste verbrannt und die Flammen haben alle Bäume auf dem Feld versenkt. 20. Auch die Tiere auf dem Feld schreien zu dir, weil die Wasserbäche ausgetrocknet sind und Feuer die Weiden in der Wüste verbrannt hat.